I just go and make a short video documentary. Wenn ich einfach losgehe und eine kurze Videodokumentation machen würde. Randomly walk down the street. Wahllos die Straße entlang laufen würde. And I record people when I ask this question. Und Leute aufnehmen würde, wenn ich ihnen diese Frage stelle. Define love with just one or two sentences. Definieren Sie Liebe in nur ein bis zwei Sätze. I guarantee you, I get a lot of different answers. Ich garantiere euch, dass ich viele verschiedene Antworten bekommen würde. For sure. Mit Sicherheit. Because how we define love has much more to do with our personal understanding. Denn wie wir Liebe definieren, hat sehr viel mehr mit unserem persönlichen Verständnis zu tun. Than with what the Bible calls love. Als mit dem, was die Bibel Liebe nennt. There are people who think, es gibt Leute, die denken, that if two men have sex together, this is an expression of love. Dass wenn zwei Männer Sex miteinander haben, es ein Ausdruck von Liebe ist. There are other people who hate them for doing that. Und es gibt andere Leute, die sie dafür hassen, dass sie das tun. So now think. Also denk mal nach. Two people are loving one another, and others are hating them for loving one another. Zwei Menschen lieben einander und andere Leute hassen sie dafür, dass sie einander lieben. You see, it's a matter of our own definition. Seht ihr, es ist eine Frage unserer eigenen Definition. We use this statement. Wir benutzen folgende Aussage. I made love with my wife. Ich mache Liebe mit meiner Frau auf Englisch. We use the word love. Wir nutzen das Wort Liebe. Now, sex with your wife, is that love? Ist jetzt Sex mit deiner Frau Liebe? It could be. Es könnte sein, but it could also be nothing else but a selfish satisfying of your own desires. Aber es könnte ebenso nichts anderes sein als ein egoistisches Befriedigen deiner eigenen Bedürfnisse. In fact, I found that in most marriages sex is something very selfish. Tatsächlich habe ich herausgefunden, dass Sex in vielen Ehen etwas sehr egoistisches ist. How do I know that? Woher weiß ich das? Well, especially in Christian marriages. Nun, vor allem in christlichen Ehen. Because I've heard it preached too much. Weil ich so oft gehört habe, wie es gepredigt wurde. I preach against this. Und ich habe dagegen gepredigt. So what have I heard preached many times? Also was habe ich so oft predigen hören? If you want to have sex with your wife at night, you better treat her really, really nicely during the day. Wenn du abends Sex mit deiner Frau haben willst, dann behandelst du sie besser während des Tages wirklich, wirklich gut. When I first heard that, I got so angry. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich so sauer geworden. I thought, that's treating your wife like a prostitute. Ich habe gedacht, das ist, als würde man seine Frau wie eine Prostituierte behandeln. So what do you do to a prostitute? Also, was macht man mit einer Prostituierten? You give her money, she gives you sex. Du gibst ihr Geld, sie gibt dir Sex. So we do the same thing for wife, just instead of money, we use being nice to her. Wir machen genau das Gleiche mit unserer Frau, nur dass wir anstatt Geld das nett zu ihr sein benutzen. It's the same thing. Das ist genau das Gleiche. I give you something, you give me sex. That's a prostitute. Ich gebe dir etwas und du gibst mir Sex. Das ist eine Prostituierte. So we say make love. Also wir sagen Liebe machen. In reality, many times it's not love at all. Aber in Wirklichkeit ist es oftmals überhaupt keine Liebe. It's just you trying to satisfy your sexual desire. Es ist einfach nur, dass du versuchst, deine sexuellen Verlangen zu befriedigen. Think about it. Denk darüber nach. So how you define love in reality is probably not the way the Bible defines love. Also die Art und Weise, wie du Liebe definierst, ist vermutlich nicht die Art und Weise, wie die Bibel Liebe definiert. So when we say God is love, that's his nature. Wenn wir also sagen, Gott ist Liebe, das ist sein Wesen, we cannot leave it just at that. We can't. Können wir es nicht nur dabei belassen? Das können wir nicht. Because then you think God is the way you think love is. Denn dann denkst du, Gott ist so, wie du denkst, dass Liebe ist. There are people who actually think that pain and punishment is an expression of love. Es gibt Leute, die wirklich denken, dass Schmerz und Bestrafung ein Ausdruck von Liebe ist. Because that's the message that was written on their heart when they were children. Denn das war die Botschaft, die auf ihre Herzen geschrieben wurde, als sie Kinder waren. You know, the father beat the kid and said, I do it because I love you. I do it because I love you. Ihr wisst schon, der Vater schlägt das Kind und sagt, ich mache das, weil ich dich liebe. Ich mache das, weil ich dich liebe. The Bible says, if I spare the rod, I hate the child. If I don't use, you know, the... Die Bibel sagt, wenn ich die Rute weglasse, dann hasse ich das Kind. So I use the rod to show you that I love you. Also nutze ich die Rute, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. So there are people who have the heart belief. Daher gibt es Menschen, die im Herzen glauben. Then when I suffer pain, it's a sign that God loves me. Wenn ich Schmerzen erleide, ist das ein Zeichen, dass Gott mich liebt. So that's why we must come to this place. Deshalb müssen wir dahin kommen, that we say this. Dass wir Folgendes sagen. God is not only love. Gott ist nicht nur Liebe. But God is love the way the Bible defines this kind of love. Sondern Gott ist Liebe in der Art und Weise, wie die Bibel Liebe definiert. And that's what we're going to do today. Und das werden wir heute machen. I'm going to show you what kind of love God is. Ich werde euch zeigen, welche Art von Liebe Gott ist. How this is his very nature. Wie das sein tiefstes Wesen ist. And how this is how he will act towards you. Und wie das sein Verhalten dir gegenüber bestimmt. So when the Bible says in 1 John 4:16, God is love. Wenn die Bibel also 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist Liebe. It uses the word agape. Dann nutzt sie das Wort Agape. So we say God is love, but in reality we have to define that differently. Also, wir sagen, Gott ist Liebe, aber in Wirklichkeit müssen wir das anders definieren. The best way to describe agape in our English or Portuguese language. Der beste Weg, Liebe in unserer englischen oder deutschen Sprache zu definieren, is a spontaneous, ist eine freiwillige, eine spontane, self-sacrificial love, selbst aufopfernde Liebe, that expresses itself in action without any self-interest. Die sich in Taten ausdrückt, die absolut uneigennützig sind. So, this is the definition of agape. Also, das ist die Definition von Agape. So, think with me like this. Denkt mal so mit mir. God is sacrificial love. Gott ist aufopfernde Liebe. That has no self-interest. Die keinen Eigennutz besitzt. That changes everything. Das verändert alles. You know, when God is love, he is not concerned about himself. He's concerned about the objects of his love. Wisst ihr, wenn Gott Liebe ist, dann geht es ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um die Objekte, also das heißt die Gebilde seiner Liebe. This is hard for us to comprehend. Das ist schwer für uns zu begreifen. So God's nature is not concerned about him having what he wants. Gottes Wesen ist also nicht damit beschäftigt, dass das tut, was will. It's concerned with about you having what's good for you. Sondern ist damit beschäftigt, dass du das hast, was gut für dich ist. That's who he is. Das ist, wer ist. If our hearts could understand this, wenn unsere Herzen das verstehen könnten, I tell you what, we would be so secure in God's love. Ich sage euch, wir wären so sicher, so geborgen in Gottes Liebe. We would be the happiest people in the world. Wir wären die glücklichsten Menschen der Welt. We would even walk through difficult times with a smile on our face. Wir würden selbst durch die schwierigsten Zeiten gehen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Because we would know the creator of the universe. Denn wir wüssten, der Schöpfer des Universums. Doesn't think about himself right now, he thinks about me. Denke gerade nicht an sich selbst, sondern denkt an mich. And how he can make sure that I have the best. Und wie dafür sorgen kann, dass ich das Beste habe. That's the very nature of God. Das ist das eigentliche Wesen Gottes. You know, I like to define love like this. Wisst ihr, ich definiere Liebe gern so. God's kind of love. Gottes Art von Liebe. Love is to suffer pain voluntarily. Liebe ist freiwillig Schmerz zu erleiden. So God himself, also Gott selbst, by nature, von Natur aus, seinem Wesen aus, voluntarily suffers so that you can have a good life. Leidet freiwillig, damit du ein gutes Leben haben kannst. That's crazy. Das ist Wahnsinn. That's crazy love. Das ist wahnsinnige, verrückte Liebe. That's a crazy nature of God. Das ist ein wahnsinniges, verrücktes Wesen Gottes. Do you know, I wish our hearts could comprehend that incredible nature of God. Wisst ihr, ich wünschte, unsere Herzen könnten dieses unvorstellbare Wesen Gottes ergreifen. I mean, Jesus goes on the cross. Ich meine, Jesus geht ans Kreuz. And he says, just before he goes there. Und sagt, kurz bevor dorthin geht, I don't have to do this. Ich muss das nicht machen. He said, if I want, my father will send me lots of angels and they will get me out of this. Er hat gesagt, wenn ich will, würde mein Vater mir viele Engel schicken und sie würden mich hier rausholen. Think about this. Denk darüber nach. We have this mentality that the Father made Jesus go to the cross. Wir haben die Denkweise, dass der Vater Jesus dazu gebracht hat, ans Kreuz zu gehen. No. Nein. Just before the cross, Jesus said, if I don't want to do it, my Father is not going to make me do it. Kurz vorm Kreuz sagt Jesus, wenn ich das nicht tun will, dann wird mein Vater mich nicht dazu bewegen, es zu tun. My Father himself going to send me an angel to get me out of it. Mein Vater selbst würde mir Engel schicken, um mich hier rauszuholen. Even on the cross, Jesus said. Selbst am Kreuz sagt Jesus. Father, please will you forgive them? Vater, würdest du ihnen bitte vergeben? See, why would Jesus hang on the cross and plead with the Father to forgive these evil people? Also, warum sollte Jesus, der am Kreuz hängt, den Vater anflehen, diesen bösen Menschen zu vergeben? Because God is love. Weil Gott Liebe ist. He never acts against his own nature. Er handelt niemals entgegen seiner eigenen Natur, seinem eigenen Wesen. It's who he is. Das ist, wer er ist. So I want to help you understand in your heart the powerful love of God. Ich möchte euch also helfen, die kraftvolle Liebe Gottes in euren Herzen zu verstehen. And we're going to finish this teaching with a meditation exercise. Und wir werden diese Lehre mit einer Meditationsübung abschließen. To write a message of God's deep love upon our heart. Um eine Botschaft von der tiefen Liebe Gottes auf unsere Herzen zu schreiben. So we can define love in many different ways. Wir können Liebe also auf viele unterschiedliche Arten definieren. Like I've showed you in the beginning, different people will have different understandings. So wie ich es euch am Anfang gezeigt habe, unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Auffassungen. So we have to forget everything we ever heard about love. Wir müssen also alles vergessen, was wir jemals über Liebe gehört haben. Everything that you think this is how God is. Alles, was du denkst, wie Gott ist. And simply go and look at the Bible. Und einfach bloß mal in die Bibel schauen. I've done a lot of research. Ich habe sehr viel recherchiert. To find out what is the true meaning of agape love, you know, that word that's used in the Bible. Um herauszufinden, was die wahre Bedeutung von Agape-Liebe ist, dem Wort, was in der Bibel verwendet wird. I've talked to experts of the Greek language. Ich habe mit Experten der griechischen Sprache geredet. I studied in some of the best dictionaries of the Greek language. Ich habe in einigen der besten Wörterbücher der griechischen Sprache nachgeschaut. I wrote a book that's called Love. Ich habe ein Buch geschrieben, das Liebe heißt. In English it's called Walking in Perfect Love. In Deutsch heißt es In vollkommener Liebe leben. I've recorded a whole teaching course just about love. Ich habe einen ganzen Kurs mit Lehreinheiten nur über Liebe aufgenommen. But you know what I found? Aber wisst ihr, was ich herausgefunden habe? For me personally, für mich persönlich, I did not find any better way to describe agape love. Habe ich keinen besseren Weg gefunden, um agape Liebe zu beschreiben? Then through 1 Corinthians 13. Als mit 1. Korinther 13. You know why? Wisst ihr warum? Because in 1 Corinthians 13, denn in 1. Korinther 13, that I have not found any other place in the whole Bible, und ich habe keinen anderen Ort in der Bibel gefunden, that describes agape love in such a few words so perfectly. Wo agape Liebe in so wenigen Worten so perfekt beschrieben wird. And here is the interesting. Und hier ist das Interessante. It actually says love is patient. Es heißt tatsächlich, Liebe ist geduldig. So I want you to think with me, my dear friend. Und ich möchte, dass ihr mit mir zusammen nachdenkt, meine liebe Freunde. The word here for love is agape. Das Wort hier für Liebe ist agape. The word in 1 John 4:16 for God is love is also agape. Das Wort im 1. Johannes 4:16 für Gott ist Liebe ist ebenfalls agape. So here is what it says. Es heißt also, God is agape. Gott ist agape. And then in 1 Corinthians 13 it tells us exactly how agape is. Und im 1. Korinther 13 wird uns genau gesagt, wie agape ist. So what we need to do is this. Wir müssen also Folgendes machen. We need to go through all 15 attributes. Wir müssen alle 15 Eigenschaften durchgehen. And we need to remove the word love. Und wir müssen das Wort Liebe entfernen. and change it with the word God. Und mit dem Wort Gott ersetzen. Because if God is love, and this is how love is, and this is how God is. Denn wenn Gott Liebe ist, und wenn hier steht, wie Liebe ist, dann zeigt das, wie Gott ist. It's that simple. So einfach ist das. So let's do this. Also lasst uns das machen. My goal through this teaching is very simple. Mein Ziel mit dieser Lehre ist ganz einfach. To change the idea how you see God. Die Vorstellung davon zu ändern, wie du Gott siehst. You heard me mention Daisa. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, wo ich Thaisa erwähnt habe. Daisa works for our ministry here. Thaisa arbeitet für unseren Dienst hier. She takes care of the social media. Sie ist zuständig für unsere sozialen Medien. She takes care of the Instagram. Sie kümmert sich um Instagram. She works for these recordings. Sie arbeitet bei solchen Aufnahmen hier mit. She's sitting to my left right now. Jetzt gerade sitzt sie hier links neben mir. But you know what Thaisa did? Wisst ihr, was Thaisa gemacht hat? Recently, Thaisa did something terrible. Vor kurzem hat Thaisa etwas Schreckliches gemacht. She tattooed herself. Sie hat sich tätowieren lassen. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? I have people working on my team who are tattooed. Ich habe Mitarbeiter in meinem Team, die tätowiert sind. But you know what the biggest problem with her tattoo is? Aber wisst ihr, was das größte Problem mit ihrem Tattoo ist? She actually tattooed a lie on her body. Sie hat nämlich eine Lüge auf ihren Körper tätowiert. Did you know that? Hast du das gewusst? Nein. She tattooed on her body. Sie hat auf ihren Körper tätowiert. Jesus loves everyone, but I'm his favorite. Jesus liebt jeden, aber ich bin sein Liebling. But that's a lie because I'm his favorite. Ja, das ist eine Lüge, denn ich bin sein Liebling. Da, Deli. I'm his favorite. Ich bin sein Liebling. Nein, ich. Listen. That was a joke. Hör zu, das war ein Scherz. The tattoo is not a joke. Das Tattoo ist kein Scherz. She really has the tattoo. Sie hat dieses Tattoo wirklich. You know, when I saw the tattoo that she did. Wisst ihr, als ich das Tattoo gesehen habe, das sie hat machen lassen? I wish I would not have promised Debbie that I do no more tattoos. Dann wünschte ich, ich hätte Debbie nicht versprochen, dass ich mir keine Tattoos mehr machen lasse. Because I would have done that tattoo. Denn dann hätte ich mir dieses Tattoo auch gemacht. So beautiful. So schön. Think about this. Denk darüber nach. So remove the word love from 1 Corinthians 13 and replace it with the word God. Also entfernt das Wort Liebe aus 1. Korinther 13 und ersetzt es mit dem Wort Gott. The first thing it says is that God is patient. Das erste, was dann da steht, ist, Gott ist geduldig. Remember, God is love, therefore, if love is patient, God is patient. Erinnert euch, Gott ist Liebe, also wenn Liebe geduldig ist, ist Gott geduldig. Do you know what the word patience in the original Greek means? Wisst ihr, was das Wort geduldig im Original Griechischen bedeutet? It means to persevere patiently and bravely. Es heißt, geduldig und tapfer, mutig auszuharren. In enduring misfortunes and troubles. Difficulties and troubles. Im Ertragen von Problemen und Schwierigkeiten. To be patient in bearing the offenses and injuries of others. Geduldig zu sein im Aushalten von Angriffen und Verletzungen anderer. That's how God is towards me. So verhält sich Gott mir gegenüber. So God patiently takes everything I do that could offend him. Das heißt, Gott erträgt also geduldig alles, womit ich ihn verletze. That's my God. Das ist mein Gott. He's always patient with me. Er ist immer geduldig mit mir. See, maybe your father or your mother have not been patient with you, but God is. Schau, vielleicht war deine Mutter oder dein Vater nicht geduldig mit dir, aber Gott ist es. Because otherwise he would not be love. Denn ansonsten wäre es nicht Liebe. He never loses his patience. Er verliert niemals die Geduld. He's so patient. That he covers a multitude of sin. Er ist so geduldig, dass er eine Vielzahl von Sünden zudeckt. Secondly, zweitens, God is kind. Gott ist freundlich, gütig. You know, yesterday in the office, Marina said to me. Gestern hat Marina im Büro zu mir gesagt. She said, "You're so kind." Du bist so gütig, so freundlich. I said, "Well, that's the second attribute of love." Ich habe gesagt, na ja, das ist die zweite Eigenschaft von Liebe. Like, what other option do we have? Also, was für eine andere Option haben wir? But you know, if you think that God is always kind to you. Aber weißt du, wenn du darüber nachdenkst, Gott ist immer freundlich und gütig mit dir. Es ist sein Wesen. Do you know what Jesus said? Wisst ihr, was Jesus sagte? You know the context when Jesus told us to love our enemies. Ja, weißt schon, im Zusammenhang, wo Jesus uns gesagt hat, dass wir unsere Feinde lieben sollen. He teaches that in Luke and in Matthew. Er lehrt uns das in Lukas und in Matthäus. Here's what he says. Hier ist, was er sagt. I want you to love those who hate you. Ich möchte, dass ihr die liebt, die euch hassen. I want you to forgive those who do bad things against you. Ich möchte, dass ihr denen vergebt, die euch Böses tun. And he told us why. Und er sagt uns, warum. So that you may be children of your Father in heaven. Damit ihr Kinder seid vom Vater im Himmel. Who is kind. Der so gütig und freundlich ist. To the good and the evil. Zu den Guten und den Bösen. Think about this. Denk darüber nach. See, God is kind even to evil people. Gott ist sogar freundlich und gütig zu den bösen Menschen.